SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt. Viktor brachte ein neues Modell mit zu uns nach Hause. Eine kleine, schmale Frau mit Namen Tina. Auf ihren Lippen lag ein ahnungsloses Staunen. Man sah ihr an, dass ihr das Reden Mühe bereitete. Sofort war mir klar, dass Vater sie mochte. Ich betrachte Viktors rundes Gesicht. Manchmal denke ich, er ist ein praktischer Mensch, das zeigen alle seine Bewegungen. Und dann wieder scheint er mir zerstreut, als wisse er nicht wirklich, was er tut. Im Café isst er ein belegtes Butterbrot nach dem anderen, und wenn es auf Mitternacht zugeht, sagt er, wir müssen nach Hause, morgen habe ich einen vollen Tag. Man kann sich denken, warum. Daheim erwartet ihn keine Frau und kein Essen. Ich bezweifle, dass er im letzten Monat einmal das Hemd gewechselt hat. Aber uns umsorgt er. Jedes Mal, wenn er kommt, bringt er Obst und Gemüse mit und mir schenkt er eine Tafel Schokolade oder eine Bonbonniere. Vater arbeitet vom Morgen, bis es dunkel wird. Hinter der Tür höre ich das Kratzen der Kohle auf dem Papier. Ab und zu hört es sich an, als versuche er, einen widerspenstigen Flecken wegzureiben. Wenn er malt, spüre ich, wie anstrengend das ist und schwitze selbst am ganzen Leib. Um ihn dabei zu unterstützen, kritzle ich auf meinem Block und erfinde Rechenaufgaben. In der Nacht träumte ich von Mutter. Sie war groß, fröhlich, und das Haar fiel ihr wie in den Sommerferien auf die Schultern, doch ihr Blick war dumpf. Sie erzählte, wovon sie mir schon früher ein wenig erzählt hatte, von dem Waisenhaus, in dem sie aufgewachsen war. Ihre Eltern waren sehr jung gestorben und das jüdische Waisenhaus wurde zu ihrem Zuhause. Jetzt sah man in ihren Augen, dass sie weise war. Sie lagen tief in den Höhlen und je länger ich sie anschaute, umso tiefer sanken sie. Erschreckt fuhr ich aus dem Schlaf hoch. Vater schlief fest. Er hatte mich nicht gehört. Ich dachte jetzt an das verwahrloste Waisenhaus in Storozhinets und es zog mir das Herz zusammen. Einmal hatte ich Mutter gefragt, ob sie sich an ihre Eltern erinnere. »Ich weiß gar nichts mehr«, hatte sie geantwortet und mit den Schultern gezuckt. Das war überraschend für mich gewesen, und ich hatte mir geschworen, all die Menschen und das, was ich gesehen hatte, in meiner Erinnerung aufzubewahren, damit ich eines Tages sagen könnte, »Natürlich erinnere ich mich. Wie hätte ich das vergessen können?« Am nächsten Tag bekam ich einen Brief von Mutter. Vater fragte nicht, was sie mir schrieb, aber ich erzählte es ihm. Mutter wollte mich an Weihnachten besuchen kommen. Über sich selbst schrieb sie nichts. Ich spürte, dass auch diese wenigen Zeilen ihr nicht leicht gefallen waren. Ich faltete den Brief zusammen und legte ihn in meinen Block. Vater malt wie im Fieber. Die kleine Frau kommt jeden Morgen und verlässt das Atelier um 3 Uhr. Vaters Gesicht hat sich in den letzten Wochen weiter verändert. Wenn er abends neben mir sitzt, spüre ich, wie die Anstrengung durch seinen Körper strömt. Ich fürchte mich vor seiner Anstrengung und den Gesten, die gebremst wirken, aber noch mehr fürchte ich mich vor den Geistern um ihn herum. In Czernowitz sind sie noch klein und verborgen gewesen. Hier lauern sie jedoch in jeder Ecke. Vater macht ab und zu eine spitze Bewegung, um sie zu vertreiben, aber sie halten keinen Abstand. Ich sehe sie neben dem Sofa und am Bett. Winzige Lebewesen in Menschengestalt. Meist sind sie heiter, aber manchmal überfällt sie auch Traurigkeit. Dann rollen sie sich zusammen, machen sich ganz klein und sind nicht mehr zu sehen. Gestern hat Vater mich ins Atelier geholt und mir seine Bilder gezeigt. Geister über Geister, in allen Arten und in allen Farben. Auf der Leinwand sind sie größer als in Wirklichkeit. Ihre durchsichtigen Menschengesichter haben etwas spöttisch Bösartiges. Die weiblichen Geister sind nackt und reiben ihre Brüste herausfordernd an den anderen Geistern. »Wie findest du das?« fragte Vater. Ich wusste nicht, was antworten, und sagte, »Schön.« »Das ist nicht schön«, sagte Vater. »Wie soll ich es sagen, Vater?« »Du kannst doch gar nichts sagen. Erkennst du sie?« »Ich erkenne sie gut.« »Das ist es«, sagte er, und war zufrieden, dass es ihm gelungen war, mir etwas Schwieriges zu erklären. Plötzlich erinnerte ich mich. In Czernowitz hatte Vater einen Kritiker geohrfeigt, der behauptet hatte, Vater sei ein Schwarzseher und der Meinung gewesen war, dass man das öffentlich sagen müsse. Dieser Kritiker zeigte ihn an und die Klage ging über längere Zeit durch mehrere Instanzen. Einmal nahm Vater mich ins Gericht mit und ich sah die Staatsanwälte und Verteidiger in ihren schwarzen Roben. Vater ließ sich von Kurt Schnitzler, einem jüdischen Rechtsanwalt, vertreten, der ihm immerzu auf die Schulter klopfte und sagte, »Keine Sorge, das wird gut ausgehen.« Vater bezahlte ihm jeden Monat einen Teil seines Gehalts und der Prozess dauerte ein ganzes Jahr und ruinierte ihn. Noch während der Prozess lief, starb der Kritiker und Vater begoss seinen Tod mit viel Schnaps. Ein andermal hat Vater mir gesagt, »Solange ich lebe, werde ich die Antisemiten und die Kunstkritiker schlagen.« Doch jetzt kämpfte er einen anderen Kampf. Mir kommt es vor, als zeichne er die Geister, um ihre Bösartigkeit und Armseligkeit zu entlarven. Schon im nächsten Moment aber scheint es mir, dass er ihre verborgene Schleue liebt. Vater ist ein Mensch mit vielen Geheimnissen. Er lässt dich einen Teil sehen und verdeckt gleichzeitig den Rest. Aber in allem, was er tut, liegt eine Aufrichtigkeit, die etwas Hartes hat. Unterdessen ist es tiefer Winter geworden. Schnee liegt auf den Feldern und wir waren schon eine Woche nicht mehr draußen. Wenn Vater aus dem Atelier kommt, hat er Farbflecken auf dem Gesicht und auf den Kleidern und er riecht nach Terpentin. Mitten in einem Wintersturm überwand Viktor die Schneebarrieren und kam uns besuchen. Auf einem schmalen, von zwei kleinen Pferden gezogenen Schlitten brachte er auch zwei Körbe Lebensmittel mit. »Solange es Menschen wie Viktor gibt, hat das Leben noch einen Sinn«, sagte Vater in einem lichten Moment. Jetzt hatte Viktor wieder etwas Praktisches an sich. Sein rundes Gesicht war gerötet, seine Züge waren entschiedener. An seiner Kleinheit hatte sich zwar nichts geändert, aber er schien nicht mehr so schwerfällig zu sein. Er freute sich, dass es ihm gelungen war, sich zu uns durchzuschlagen, und Vater machte ihm gleich einen Kaffee. Ich beobachtete. Sobald Viktor ankam, zerstoben die Geister und rannten um ihr Leben. Das Zimmer war vom Schnee erhellt. Dann zeigte Vater Viktor seine Bilder. Staunend stand er davor und rief bei jedem Bild, »Großartig! Ganz großartig!« Er erzählte Vater, die Galerie treffe alle Vorbereitungen für die Ausstellung seiner Bilder. Die Eröffnung sei am 1. März. Weihnachten kam und meine Hoffnung, dass Mutter mich besucht, wurde enttäuscht. Sie schickte ein Telegramm. »Ich kann nicht kommen. Leider.« Ich war wütend und ließ meine Wut an meinem Skizzenblock aus. Ich riss ihn in Stücke. Viele von Vaters Eigenheiten haben sich mir schon eingeprägt. Wenn ich so alt bin wie er, wird mein Gesicht unrasiert und mein Hemd voller Farbflecken sein, und in der Jackentasche wird immer ein gespitzter Bleistift stecken. Mutter wandelt sich in meiner Vorstellung die ganze Zeit. Manchmal sehe ich sie in Gestalt einer ruthenischen Bäuerin, so wie wir sie an den Nebenarmen des Brutt wäschewaschend oder flackschlagend gesehen hatten. Mutter schaute ihnen gern beim Arbeiten zu, als suche sie nach etwas, was sie selbst verloren hatte. Manchmal sehe ich sie auch, wie sie in Storoschinez war, die große Tasche in der rechten Hand, eilig auf dem Weg zur Schule. Aber meistens ist sie wie bei ihrem letzten Besuch im dicken Mantel. Sie geht langsam und trägt auf den Schultern eine schwere Kränkung. Ich würde ihr so gerne eine Freude machen, doch ich weiß nicht wie. Sobald Viktor das Haus verlässt, kehren die Geister zurück und umzingeln Vater. Manchmal habe ich den Eindruck, sie seien kleine Lebewesen, die Vater in Käfigen großgezogen hat und von denen er sich jetzt nur mit Mühe wieder trennen kann. Ich will rufen, man muss sie hinausjagen, sie gehören nach draußen, nicht ins Haus. Aber natürlich rufe ich nicht. Manchmal sind sie nicht zu sehen, man spürt sie auch nicht, und mir wird klar, dass sie nur in meiner Vorstellung leben. Wenn ich sie mir nicht vorstelle, sind sie auch nicht da. Ich frage Vater immer wieder nach ihnen, und dann schiebt sich ein Lächeln auf sein Gesicht, als ob ich ihn nach seinen schwankenden Stimmungen gefragt hätte. Einmal sagte er, Geister? Geister sind überall. Mal verkleiden sie sich als Geldleier, mal als Kunstkritiker. Ab und zu gibt er ihnen auch Namen, der rote, der grüne oder der verschrumpelte Geist. Schwer auszumachen, wer von ihnen gut ist und wer böse. Ein andermal hörte ich ihn sagen, ein Geist ist ein Geist. Merkwürdig, dass sie ihn ausgerechnet hier in dem großen, weitläufigen Haus mehr belästigen als in dem engen, verrußten Zimmer in Czernowitz. Ich versuche jetzt, sie nicht weiter zu beachten. Sage mir, dass es sie nicht gibt und auch nie gegeben hat. Aber ich kann nichts machen. Ich sehe sie überall, wohin ich auch schaue. Wenn ich einen Holzwürfel oder Teelöffel nach ihnen werfe, zerstieben sie in alle Richtungen. Manchmal sind sie so klein, dass man sie, auch wenn man sich konzentriert, gar nicht sehen kann. Eines Tages kam Vater aufgeregt mit einem Lumpen in der Hand aus dem Atelier gerannt, stieß die Tür nach draußen auf und schrie, »Raus, raus mit euch! Ich will euch nicht mehr sehen!« An einem kalten, stürmischen Abend erklärte er mir, immer dann, wenn ein Künstler am Arbeiten sei, würden die Geister über ihn herfallen. Entweder müsse man sie ignorieren oder aber feste schlagen. Wenn er von ihnen redet, taucht er aus seiner Schwermut auf. Dann liegt auf seinen Lippen ein Lächeln, als habe er sich daran gewöhnt, dass das Leben eine Reihe von Unannehmlichkeiten, Verwirrungen und Bösartigkeiten ist und man daran nichts ändern kann. Dennoch, sagt er, lohne es sich, genau hinzusehen, denn obgleich sich dadurch nichts verändere, heitere sich das Auge des Betrachters doch für einen kurzen Moment auf. Ich schaute durchs Schlüsselloch. Die kleine Frau liegt nackt auf dem Sofa. Vater fragt sie etwas und sie murmelt eine Antwort, die wie ein Lied klingt. Der Anblick ist umwerfend. Ich kann mich kaum davon losreißen. Mein lieber Geist, ein bisschen mehr nach rechts, höre ich Vaters Stimme. Die kleine Frau stützt sich mit dem Arm aufs Kissen und ihre großen Brüste stehen von ihrem Körper ab. Obwohl ich Vater nicht sehe, spüre ich, dass er sie mit großer Spannung betrachtet. Einmal habe ich beobachtet, wie er auf die Knie sank und ihren Fuß küsste. Die heimlichen Geräusche aus dem Atelier erinnern mich aus irgendeinem Grund an meine Ausflüge mit Halina und daran, wie wir zusammen am Wasser gesessen haben. Halina ähnelt der kleinen Frau ein bisschen. Ihre Brüste habe ich nicht gesehen, doch wahrscheinlich sind sie genauso schön wie die der kleinen Frau. Auch Halina sehe ich jetzt nicht mehr im Wachen, sondern nur noch im Traum vor mir. Aber immer, wenn ich auf der Straße eine junge Frau sehe, muss ich an sie denken. Ab und zu habe ich den Eindruck, dass ich bald zu ihr fahren werde. Einmal habe ich Halina Vater gegenüber erwähnt. Er machte eine Kopfbewegung, als ob ich Unsinn geredet hätte. Plötzlich kam Vater aus dem Atelier und rief verzweifelt, »Am 1. März ist die Eröffnung und ich habe erst 8 Bilder fertig.« Diese neue Sorge verdunkelt sein Gesicht. Viktor drängt ihn nicht. Er sagt leise und freundlich, »Was du hast, das werden wir mit Freuden nehmen.« Vater schaut ihn einen Augenblick ungläubig an. Viktor sagt noch einmal, »Mach dir keine Sorgen, was du gemalt hast, ist mehr als genug.« Vater knirscht mit den Zähnen. Er schließt sich in sein Arbeitszimmer ein. Es schneit ohne Unterlass und die kleine Frau kann nicht kommen. Als Vater abends das Atelier verlässt, sieht er aus wie ein gereizter Löwe. Er knurrt, redet mit sich selbst und schlägt die Geister, wo er sie nur treffen kann. Einmal hat er in seinem Zorn gesagt, Kunstkritiker sind entsetzliche Geister, man muss sie ausrotten. Ich verstand nicht, worauf er so wütend war. Ich habe schon gelernt, nicht nachzufragen, wenn Vater wütend ist. Seine Wut macht mir große Angst. Auch hier habe ich schon gesehen, wie er Bretter zerbricht. Manchmal stelle ich mir vor, er wäre im Zirkus und würde schwere Kisten hochheben, Eisenstangen verbiegen, Ketten zerreißen und auf Löwen reiten. Während Vater arbeitet, streife ich durch die Zimmer und schaue mir die vielen Fotografien an den Wänden an. Zuerst dachte ich, sie seien ein großes Durcheinander. Doch jetzt weiß ich, sie zeigen das ganze Leben des Generals. Den General als Kind im Schoß seiner Familie, den General in der Volksschule, auf dem Gymnasium, auf der Offiziersschule, dann seinen Dienst in den verschiedenen Einheiten der Armee, die Verleihung von Dienstgraden und zum Schluss, als er in Ruhestand ging, seine Verabschiedung vom Militär. Viktors Tante sieht man auf den Bildern nicht. Sie wollte wohl nicht in Erscheinung treten. Nachdem der General zum Judentum konvertiert war, hat er sich jedenfalls völlig verändert. Er ließ sich einen Bart wachsen und trug eine Jamulke auf dem Kopf. Auf einem Foto sieht man ihn am Tisch sitzen und in einem Buch blättern, und er ähnelt einem der bärtigen Juden, die ich in Storoschinez in der Synagoge gesehen habe. »Warum ist er Jude geworden?«, fragt Vater Viktor. »Das ist mir auch ein Rätsel.« »Hast du nie mit ihm darüber gesprochen?« »Schon, aber er war keiner, der seine Geheimnisse so leicht preisgibt.« »Ich habe den General gern. Manchmal sehe ich ihn in der Synagoge in Storoschinez sitzen und beten, und ohne dass er es merkt, ahmt er die Bewegungen der bärtigen Juden nach. Gestern habe ich ihn gemalt und Vater das Bild gezeigt. Vater lachte und sagte, »Ein jüdischer General.« Es gibt Wörter, die bringen ihn zum Lachen, wie »alter Jude« oder »Halbjude«. Ich versuche, Halina zu zeichnen, aber es gelingt mir nicht. In Czernowitz habe ich sie noch klar vor mir gesehen. Seit ich hier bin, verwischen sich ihre Gesichtszüge. Vater malt nur, was er leibhaftig vor sich sieht. Und deshalb tragen alle seine großen und kleinen Geister Tinas Züge. Schade, dass ich Halina nicht gemalt habe, als wir noch zusammen waren. Dann hätte ich ihr Bild immer vor Augen. Jetzt trügt mich die Erinnerung. Manchmal möchte ich mich hinsetzen und malen, was meine Augen sehen, damit die Erinnerung mir nicht eines Tages einen Streich spielen wird. Vieles möchte ich Vater fragen, doch Vater ist unerreichbar. Er arbeitet wie im Fieber, und wenn er aus dem Atelier kommt, ist er so zerstreut, dass er seltsame Fragen stellt. In Wahrheit spricht er mit sich selbst. Viktor versucht ihn zu überreden, doch für ein, zwei Stunden die Staffelei zu verlassen und in die Stadt zu gehen. Doch Vater gibt nicht nach. Er hat sich geschworen, nicht eher aus dem Haus zu gehen, bis er eine bestimmte Anzahl von Bildern fertig hat. Viktors Gesicht wird für einen Moment traurig und er sagt, »Was soll ich da machen?« Abends traf ein Telegramm von Mutter ein. »Ich komme zu Ostern.« Bei jeder Nachricht von Mutter zucke ich zusammen und meine Knie werden weich. Mehr als einmal habe ich mir gesagt, Mutter für André und ich für mich selbst. Doch ich kann diese Trennung nur schwer durchhalten. Ein Telegramm von ihr weckt meine Liebe wieder auf und ich bin gelähmt. Ihre Telegramme lassen auch Vater nicht unberührt. Er schaut sie sich zwar nicht an, fragt aber, was Mutter geschrieben hat. Karfreitag wurde Jesus gekreuzigt. An Ostern ist er wieder auferstanden. Mutter glaubt nicht an Gott und nicht an ein Leben nach dem Tod. Manchmal hat sie gesagt, warum sagen die Leute, Gott ist im Himmel? Der Mensch soll, was er will, von sich selbst fordern, nicht von Gott. Der Glaube an Gott ist ein Irrglaube. Vor solchen Sätzen habe ich Angst. Sie wecken in mir eine verhaltene Wut, den Drang, eine Tür aufzubrechen. Bevor Mutter mich mit Halina zu Hause ließ, hatte sie Halina ermahnt, erzähl ihm keine frommen Legenden, die verbiegen das Denken. Halina hatte darüber gelacht. Ihr Lachen zeigte mir, dass sie dieses Verbot nicht befolgen kann und es bei der nächsten Gelegenheit übertreten wird. Und das tat sie auch. Halina erzählte mir gern Geschichten aus der Bibel von Abraham, Isaac und Jakob. Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern erzählte sie mir über mehrere Tage. Und solange sie erzählte, mischten sich in mir Angst und Genuss, und ich saß neben ihr und hörte ihr zu. Vaters Glaube ist mir ein Rätsel. Wenn ich ihn frage, ob es einen Gott im Himmel gibt, antwortet er, anzunehmen, dass da einer ist. Seine Antwort macht mich traurig, aber ich weiß nicht warum. Im Februar war die Leinwand Vater wohlgesonnen, und er malte und war zufrieden. Jetzt schaut Tinas gutes Gesicht von jedem Bild. Es tut mir weh, dass sie von bösen Geistern umgeben ist und an ihnen leidet, aber anscheinend gibt es keine Freude ohne Schmerz. Während Vater vorankam und neue Bilder malte, teilte der Besitzer der Galerie Viktor mit, er werde ihm seinen Saal doch nicht vermieten, denn er habe erfahren, dass der Künstler, also Vater, entartete Bilder male. Viktor versuchte ihm zu erklären, dass es sich um großartige Kunst handele. Doch der Saalbesitzer war nicht davon abzubringen und drohte sogar, die Behörden zu informieren. Ich sah Viktor, und mein Herz verging vor Kummer. Mehrere Tage lief er von einem Galeristen zum nächsten. Keiner wollte an ihn vermieten. Schließlich fand er einen Jugendfreund, der bereit war, ihm sein Café in der Stadtmitte zur Verfügung zu stellen. Vater ging sich den Raum anschauen und er gefiel ihm. Es war ein Café im alten Stil mit hoher Decke und breiten Fenstern. Vater verkündete, besser ein anständiges Café als ein Prunksaal voll Ungeziefer. Wenn Vater solche Reden führt, ist er entweder betrunken oder nahe davor. Dann werden seine Arme immer länger und er beschreibt mit ihnen große Kreise in der Luft. Die Antisemiten jedenfalls sind überall. Auch Viktor bekommt sie zu spüren. Obwohl sein Vater seinerzeit als stellvertretender Bürgermeister zur gehobenen Gesellschaft gehörte. Aber sie vergaßen es ihm nicht, dass seine Mutter, eine Journalistin mit liberalen Anschauungen, Jüdin gewesen war. Wir saßen in dem Café und feierten. Und Vater trank kräftig. Dennoch hinterließ diese Angelegenheit in ihm dunkle Schatten. Viktor wollte Vater aufmuntern, fuhr ins Dorf und brachte uns geräucherten Fisch, saure Gurken und zweierlei Brot mit. Den ganzen Abend erzählte er von dem angesehenen Café und dessen Besitzer, der, wie er sagte, ein Vierteljude sei und helfe, wo er nur könne. Vater malt. Seine Stimmung ist stabil, doch wenn wir abends in die Stadt fahren, verdüstert sich sein Gesicht und er wird wütend. Antisemiten wimmeln an allen Ecken, sogar in dem schönen Café, wo man seine Bilder ausstellen wird. Viktor bemüht sich, ihn zu beruhigen, doch Vater beherrscht sich nicht. Wo immer er einen Antisemiten trifft, ruft er »Unmenschen«. Manchmal habe ich den Eindruck, dass Vater ein Soldat ist, der zwei Herren dient. Zu Hause kämpft er mit den Geistern, draußen mit den Antisemiten. Viktor ist, wie sich zeigt, handfester veranlagt. Wenn Vater kurz davor ist zu toben, sagt er leise zu ihm, ignorier sie doch. Aber das kann Vater vermutlich nicht. Ende Februar brachte Viktor einen überdachten Schlitten und lud zusammen mit Vater die Bilder auf. Die kleine Tina stand dabei und schaute ihnen zu. Nachdem alle Bilder in Decken gewickelt und auf dem Schlitten verstaut waren, brach sie plötzlich in Tränen aus. Vater eilte zu ihr. Er nahm sie in den Arm und versprach ihr, dass sie für immer sein Modell sein werde und schon nächste Woche nach der Eröffnung werde er anfangen, für die nächste Ausstellung zu arbeiten. Dieses Versprechen stillte ihr Weinen und schließlich stieg sie auch mit auf und wir fuhren gemeinsam in die Stadt. Vater und Viktor hängten die Bilder auf und die Bemerkungen der Gäste ließen nicht lange auf sich warten. Vater hörte sie, zügelte sich eine Weile, doch dann konnte er nicht mehr an sich halten und schrie los. Am nächsten Abend war die Eröffnung. Es kamen Viktors Freunde, Vaters Verehrer, und ein Mann mit Namen Karl Propper. Ein, wie ich sofort sah, ganz besonderer Mensch. Vater schloss ihn immer wieder in die Arme. Der Mann war, das erfuhr ich später, ein bekannter Kunsthistoriker. Seit Vaters erster Ausstellung war er von Vater überzeugt. Ich hatte Vater schon lange nicht mehr so glücklich gesehen wie an diesem Abend. Ich saß neben Tina. Hätte sie nicht so große Brüste, sehe sie wie ein Mädchen aus. Jetzt schaut sie von allen Wänden, mal als Geist, mal als kleines Mädchen, das sich vor den Geistern fürchtet. »In der wievielten Klasse bist du eigentlich?« fragte sie mich. »Ich gehe nicht zur Schule«, verriet ich ihr sofort. »Ich habe Asthma und Vater hat mich vom Unterricht befreien lassen.« »Hast du einen Privatlehrer?« »Nein, ich lerne aus Büchern und aus Heften.« Tina staunte und fragte nicht weiter. Ich betrachtete sie den ganzen Abend, und je länger ich sie anschaute, umso verzauberter war ich. Nach Mitternacht muss ich eingeschlafen sein. Vater trug mich auf dem Arm zum Schlitten. Durch den Schlaf hindurch spürte ich seine Erregung und hörte ihn sagen, »Mein Freund Viktor hat mich aus den untersten Tiefen der Hölle heraufgeholt. Er hat mir den Glauben wiedergegeben, den Glauben an Gott und an die Menschen. Dafür bin ich ihm hier und bis in alle Ewigkeit dankbar.« Er erwähnte auch Tina und sagte, »Ihr seht sie doch. Kein Maler kann mit dem Schöpfer wetteifern. Der Schöpfer tut, was er kann, und wir tun eben, was wir können. Den Unterschied zwischen ihm und mir seht ihr auf meinen Bildern.« Manchmal hört man im Schlaf klarer als im Wachen, doch meistens schottet der Schlaf mich ab, dann höre ich bloß einen Widerhall der Worte. Am nächsten Tag kehrten wir ins Café zurück, um zu sehen, ob jemand ein Bild erstanden hatte. Nur eins war verkauft worden. Karl Propper, der Vater liebte, hatte beim Kaffeebesitzer seine goldene Uhr als Pfand hinterlegt und versprochen, das Geld binnen weniger Tage vorbeizubringen. Die Presse verriss die Ausstellung mit zwei Worten: entartete Kunst. Vater war wütend. Er betrank sich und beschimpfte die Gäste übel. Viktor und seine Freunde schafften es kaum, ihn aus dem Café hinauszubringen. An dieses Gerangel erinnere ich mich gut, denn es war das erste Mal, dass ich Vater völlig betrunken gesehen habe. Viktor wich nicht von seiner Seite und redete die ganze Zeit auf ihn ein. »Mach dir keine Sorgen, ich habe genug Geld, um 7 Ausstellungen zu finanzieren. Ich werde die Bilder kaufen und nach Frankreich schicken. In Frankreich wissen sie wirkliche Kunst zu schätzen.« Doch Vater beruhigte sich nicht. Auch zu Hause ließ sein Zorn nicht nach. Es folgten kalte, graue Tage. Vater malte nicht, er schlief meistens. Jede Stunde ging ich zu ihm hinein und betrachtete ihn beim Schlafen. Nachmittags wachte er auf und fragte, wo Viktor sei. Der kam ungefähr um diese Zeit und ging mit uns ins Dorf. Er meinte, im Dorf werde Vater ruhiger werden, doch in Dörfern gibt es bekanntlich keinen guten Cognac, und so fuhren wir gleich weiter in die Stadt, um uns mit einigen Flaschen auszurüsten. »Früher habe ich Dörfer geliebt«, sagte Vater zerstreut. »Und jetzt?« »Jetzt ertrage ich die Ruhe nicht.« In nüchternen Momenten umarmte Vater Viktor und sagte, »Wozu hältst du dir eigentlich diese ganzen Probleme auf?« Auch Kunstkritiker besuchten Vater, vor allem Juden, die nicht mehr bei den Zeitungen arbeiten konnten. Er empfing sie ziemlich unfreundlich. Für ihn waren sie wie die anderen. Schließlich kamen sie nicht mehr und nur Viktor besuchte uns noch. Vater las in den Zeitungen und sagte, »Da sind sie ja wieder, die Elenden.« »Die beeindrucken mich nicht«, sagte Viktor abfällig. »Sie beherrschen heute das Denken.« »Von wem?« Viktor sprach sanft mit Vater. Er redete ihm gut zu, machte Versprechungen und steckte ihm Geldscheine in die Tasche. Einmal besuchte Viktor uns mit 5 Freunden und erzählte Vater, der Ausschuss für bildende Kunst der Bizarro-Stiftung habe beschlossen, ihm ihren Jahrespreis zu verleihen. Viktor hängte Vater eine goldene Medaille um und die 5 applaudierten. Vater ahnte wohl, dass Viktor das alles erfunden hatte, freute sich aber trotzdem, trank, gab Witze zum Besten und nahm die Medaille den ganzen Abend lang nicht ab. Am Morgen darauf stand er nicht, wie ich erwartet hatte, auf, um zu malen, sondern schlief bis in den Nachmittag. Als er wach wurde, rief er, »Wo ist Viktor?« Viktor kam tatsächlich. Vater erkundigte sich, ob es ein Interesse an der Ausstellung gebe, und Viktor sagte ihm, bisher seien 7 Bilder verkauft worden und es gebe noch viele Interessenten. Vater schien dies zu bezweifeln, doch Viktor legte sich die Hand auf die Brust und sagte, »Ehrenwort!« Danach saßen wir im Salon. Vater fragte plötzlich nach dem General und Viktor erzählte ihm dessen Geschichte noch einmal von Anfang an. Die Frau des Generals, Viktors Tante, war mit der Konversion ihres Mannes erst gar nicht glücklich gewesen und hatte sie für eine vorübergehende Anwandlung gehalten. Die Arme hätte im Traum nicht daran gedacht, dass er sich einen Bart und Schläfenlocken wachsen lassen und jeden Morgen früh aufstehen würde, um ins Bethaus zu gehen. Als sie sah, dass er es damit ernst meinte, drohte sie, ihn zu verlassen. Dann fand er sich doch mit seinen Spinnereien ab, in der Hoffnung, dass er eines Tages wieder der Alte werde. Sein unerwarteter Tod veränderte sie jedoch, und sie begann zu glauben, dass seine Vorfahren Juden gewesen waren, die unter Zwang zum Christentum hatten übertreten müssen. Von dieser Vermutung erzählte sie niemanden außer Viktor. Ihn hatte sie vor ihrem Tod zum Erben aller ihrer Besitztümer eingesetzt und gebeten, aus dem Haus oder aus einem seiner Flügel ein Museum zu machen, damit Juden kommen und sehen können, dass sogar bekannte Generäle sich für ihre Religion interessiert haben. Die Tante verstand nicht, dass die Juden schon keine Juden mehr sein wollten und dass man dagegen nichts tun konnte. Wenn Viktor vom General erzählt, höre ich ihm gerne zu. Ein weiches Lächeln liegt dann auf seinen runden Wangen. Vater fragte immer wieder nach und Viktor sagte verlegen, er habe nicht oft mit den beiden geredet, der General sei ein steifer Herr gewesen und seine Tante recht verschlossen. Eines Morgens kam die kleine Tina ins Haus und fragte, ob Vater da sei. »Er schläft«, flüsterte ich. Sofort zog sie sich hinter die Schwelle zurück und entschuldigte sich. Vor lauter Scheu bat ich sie nicht herein. So selten wir uns begegnet sind, ist in mir doch ein Gefühl der Nähe entstanden. Vater, der in diesen Tagen durcheinander und verärgert war, hatte sie vergessen. Aber ich vergaß sie nicht. Der Winter wird von Tag zu Tag mächtiger, und wir gehen so gut wie gar nicht mehr aus dem Haus. Nachmittags kommt Viktor, bringt Lebensmittel und ein paar Flaschen Cognac und erzählt, dass das Interesse an Vaters Bildern steige und es an der Zeit sei, die nächste Ausstellung zu planen. Vater lässt sich nicht so leicht verschaukeln. Es gibt Zeiten, in denen er ganz auf seine Intuition vertraut. Jetzt sagt er ohne zu zögern, das ist keine Zeit für Kunst. Aber es gibt doch noch die Intelligenz. Die sehe ich nicht. Vater schimpft jetzt tatsächlich auf das jüdische Kleinbürgertum und auf die antisemitischen Kunstkritiker. Um ihn zu beruhigen, führt Viktor uns aus in ein Restaurant im Dorf. Im Dorf vergisst Vater seinen Zorn ein wenig und spricht von seiner Kindheit im Weißen Haus und von den ersten Ausstellungen. Die dunklen Wolken heben sich von seinem Gesicht. Für einen Moment kehrt ein jugendliches Staunen in seine Augen zurück. redet in einem Fluss und beschuldigt niemanden, und ich sehe Vater als jungen Burschen vor mir. Seine Verehrer tragen ihn auf den Schultern von einer Stadt zur anderen, die Galerien, die seine Bilder ausstellen, sind voll, und alle begegnen ihm mit Liebe und Hochachtung. Manchmal meine ich, dass er schon bald wieder malen wird, und finde allerlei Anzeichen dafür. Doch dann muss ich einsehen, dass die Zeichen mich in die Irre geführt haben. Vater schläft bis spät, und wenn er aufwacht, ist er verärgert, flucht, zerreißt Papiere und wirft sie in den Ofen. In den letzten Wochen hat sein Gesicht sich verändert. Jetzt wohnt der Zorn in seinen Händen, und ich habe Angst, dass er wieder Leute schlägt. An einem Abend, als wir in einem Gasthaus gerade bestellen wollten, kam der Oberkellner und bat uns, den Tisch zu wechseln und an einem Ecktisch Platz zu nehmen. Zuerst behauptete er, der Tisch sei reserviert gewesen, doch dann gab er zu, dass andere Gäste nicht in unserer Nähe sitzen wollten und er auf sie Rücksicht nehmen müsse. »Was stört Sie so an uns?« fragte Vater laut. »Ich weiß nicht.« »Dann sollen doch Sie sich in die Ecke setzen und nicht wir.« »Ich bestehe darauf«, sagte der Oberkellner in einem Ton, der Vater aufbrachte. Vater stand auf und schlug, ohne sich zu besinnen, auf ihn ein. Der Kellner fing sich schnell und stürzte auf Vater los. Vater streckte ihn mit einem Faustschlag nieder. Sofort versammelten sich die Angestellten des Restaurants und fielen über Vater her. Vater steckte ein und teilte aus. Er fluchte in allen Sprachen, die er konnte. Zum Schluss fanden wir uns draußen wieder. Noch nicht einmal jetzt verlor Viktor die Nerven. Der Zwischenfall amüsierte ihn, und er warf sich auf den Schnee und lallte: »Die Maler sind wirklich starke Burschen. Sie wissen, wie man es einem siebenfach heimzahlt.« Vater lachte nicht. Er fluchte weiter. Schließlich gingen wir zu Fuß zur Elektrischen. Beim Gehen vergaß er seinen Zorn und sang uns ruthenische Lieder vor, die er in seiner Kindheit von den Hilfskräften im Waisenhaus gelernt hatte. Den ganzen Abend, auch als wir schon zu Hause waren, hörte er nicht auf, traurige, ruthenische Lieder zu singen, so als habe seine Seele einen Moment in ihnen Zuflucht gefunden. So verging der März. Weder malte Vater noch las er. Er hörte nicht einmal die Nachrichten im Radio. Viktor verheimlichte uns nicht, dass der Antisemitismus von Tag zu Tag schlimmer wurde. Einige Tage zuvor waren viele Häuser mit Hetzparolen beschmiert worden und im Radio wurde übelste Propaganda gesendet. »Wir emigrieren nach Frankreich«, sagte Vater. »Das ist eine gute Idee«, stimmte Viktor zu. »Wir leben wie in einem Käfig. Manchmal habe ich das Gefühl, dass Vater noch einmal einen solchen Skandal machen wird, dass die Häuser einstürzen und ein großer Brand ausbricht.« Viktor redet leise auf ihn ein, wie zu einem Kranken, den man beruhigen muss. Unterdessen sind die Geister aus dem Haus verschwunden. Ich jedenfalls sehe sie nicht mehr. Manchmal denke ich aber, sie sind gar nicht verschwunden, sondern haben sich nur in den Mauerritzen verkrochen und kommen im Frühling wieder hervor. Anscheinend fürchten sie Vaters Zorn und trauen sich nicht, ihn herauszufordern. Gestern überraschte mich Vater, indem er sagte, »Man hört gar nichts mehr von Mutter. Sie wollte doch kommen und ist bis heute nicht hier. Mutter hat mir versprochen, mit mir in die Karpaten zu fahren.« »Daraus wird dieses Jahr nichts mehr. Der Winter ist bald vorbei und der Schnee schmilzt schon.« Später erzählte er mir, dass er in seiner Jugend einmal einen Monat bei einem reichen Juden verbracht hatte, der in den Karpaten große Wälder besaß. Der stellte ihn an, das Innere seines Hauses zu bemalen, und das tat er auch. Doch als die Frau dieses reichen Juden seine Bilder sah, langte sie sich an den Kopf und schrie, »Diese Bilder will ich nicht im Haus! Sie bedrücken mich!« Zuerst versuchte der Mann noch, sie davon zu überzeugen, dass das hohe Kunst sei, und zeigte ihr Zeitungsausschnitte, die Vaters Bilder rühmten, doch das half nichts. Schließlich zahlte der reiche Mann Vater eine schöne Abfindung, und Vater verließ das Haus. Jetzt erzählte er davon ohne Bitternis, wie von einer Episode, die ihm nicht unangenehm gewesen war. In der Zwischenzeit erhielt ich ein Telegramm von Mutter. Ich habe Typhus und kann nicht kommen. Ich liebe dich, Mutter. Ich zeigte es Vater. Er las und schwieg. Nachmittags besuchte uns Viktor und sprach voller Begeisterung davon, welche Bedeutung es habe, die wahre Kunst zu fördern, da sie ein Schutzschild gegen die Finsternis sei. Vater war anderer Meinung und erwiderte, es gebe keinen Platz mehr für die Kunst, wegen des Bösen, wegen der Dunkelheit, die sich über die Welt ausbreite. Viktor versuchte, Vaters Verzweiflung zu mindern, doch Vater sagte immer wieder, dass Bukarest da auch nicht anders als Tschernowitz sei, und er bezweifelte, ob man die um sich greifende Seuche noch aufhalten könne. Es bedrückt mich, Vater in seiner Verzweiflung zu sehen. Erst einige Tage zuvor hat er wie im Fieber gemalt und ist fröhlich gewesen. Doch seit der Ausstellungseröffnung ist er zornig und glühende Worte kommen über seine Lippen. Viktor geht mit uns jetzt nur noch ins Dorf. Im Gasthof stellen sie uns nicht nach. Vielleicht, weil sie nicht zwischen einem Städter und einem Juden unterscheiden können. Später kamen einige von Viktors Freunden ins Haus, stießen gemeinsam an, machten Witze, schimpften auf die Antisemiten. Sie sprachen von Regimen und fernen Ländern, und die düstere Atmosphäre hellte sich etwas auf. Nachdem die Gäste gegangen waren, sagte Vater, wir müssen sofort losfahren und nach Mutter schauen. Wann? Sobald wie möglich. Es ist schwer, Vaters Reaktionen vorherzusehen. Sie sind sehr plötzlich. Viktor bemühte sich zunächst, ihn von der überstürzten Reise abzubringen. Doch als er sah, dass Vaters Entschluss feststand, ließ er davon ab. Einige Tage war Vater in einem seltsamen Fieber. Er zerriss Papiere und Hefte mit Zeichnungen und sagte, dass er sein Leben anders organisieren müsse. Viktor beteuerte immer wieder, »Das Haus steht für dich bereit, du kannst jederzeit zurückkommen.« Anstatt zu danken, sagte Vater nur, »Jetzt habe ich eine dringende Reise zu tun.« Die Cognacflasche stand die ganze Zeit auf dem Tisch, und bevor er etwas redete, nahm er einen Schluck. Am Tag vor der Abreise besuchte uns Viktor. Er gab Vater ein Bündel Geldscheine und versprach ihm, die Bilder der Ausstellung, die er nicht verkaufen könne, selbst zu kaufen und ihm das Geld nachzuschicken. Er solle nur sagen, wohin. Vater war verlegen, steckte die Scheine in die Manteltasche, dankte Viktor mit kleinen Verbeugungen und versicherte, sobald es Henja besser geht, werde ich mir ein Atelier mieten und wieder anfangen zu arbeiten. Für diese Fahrt hatten wir nicht viel gepackt. Vater hatte meine Kleider in einen Koffer gelegt und seine in eine Reisetasche. Die Rechenhefte und die anderen Lehrbücher ließen wir zurück, denn wir waren uns einig, dass ich sie nicht mehr brauchte. Viktor wusste nicht, was tun. Er entschuldigte sich immerzu für die düstere Stimmung in der Hauptstadt, und Vater tastete in seiner Zerstreutheit unablässig seine Manteltaschen von außen ab und murmelte, »Zuerst muss ich nach Storoschinez. Dort werde ich entscheiden, was zu tun ist.« Danach saß Vater mit Viktor im Salon, und ich streifte durch die Zimmer. Seit Vater die Reise beschlossen hat, fühle ich mich hier fremd. Es ist, als würden sich die weiten Zimmer mit den vielen schönen Dingen von mir lösen und bald auch aus meiner Erinnerung verschwinden. Ich möchte die hellen Anblicke, die ich hier hatte, nicht verlieren. Ich möchte all das noch einmal sehen und in mir aufbewahren. Doch aus irgendeinem Grund wehrt sich etwas. Meine Empfindungen sind mehr und mehr woanders verwurzelt. Dann stand Vater auf und sagte, »Wir müssen los.« Draußen wehte ein starker Wind mit Schneeflocken. Viktor bedauerte, keinen Schlitten bestellt zu haben, doch Vater sagte, »Mach dir keine Sorgen, zum Zug ist es nicht weit, das schaffen wir in einer halben Stunde.« Vaters Gesicht war gerötet, er konnte sich kaum auf den Beinen halten. So gingen wir los. Unterwegs erzählte Vater Viktor von einem Kunstkritiker mit Namen Siegfried Stein, der seine ersten Ausstellungen scharf kritisiert hatte, und als ob das nicht schon genug gewesen war, fuhr er auch überall hin, wo Vaters Bilder gezeigt wurden, um öffentlich zu verkünden, dass es sich dabei um korrumpierte, entartete Kunst handele, die man boykottieren müsse. »Und was hast du gemacht?« fragte Viktor. »Ich wollte ihn verprügeln, aber Gott ist mir zuvor gekommen und hat ihn zum Schweigen gebracht.« »Was ist passiert?« »Er ist im Fluss ertrunken.« Der Zug traf pünktlich ein. Sofort versammelten sich auf den Bahnsteigen Hunderte von Menschen. Viktor umarmte Vater. Tränen liefen ihm übers Gesicht. »Pass gut auf dich auf«, sagte er zu ihm, als sei er nicht sein Mäzen, sondern sein Vater. »Das verspreche ich dir.« »Du musst malen«, sagte Viktor und ließ nicht locker. »Es ist schade um jede Stunde, die du nicht malst.« »Ich werde mir sofort ein Atelier organisieren.« »Schreib ein Telegramm. Ich schicke dir alles, was du brauchst.« »Danke, mein Lieber.« »Nichts zu danken. Ich möchte dir trotzdem danken.« »Das brauchst du nicht.« »Na dann, adieu, mein Lieber. Vergiss nicht zu schreiben. Ich werde hier nicht weggehen.« Nach diesen abgehackten Sätzen verabschiedeten wir uns und drängten uns in den Waggon. Es gab schon keine Sitzplätze mehr. Vater bereute es, dass er nicht auf Viktor gehört und Platzkarten für die erste Klasse gekauft hatte. Er setzte mich auf den Koffer und blieb neben mir stehen. Ich war müde, aber ich sah deutlich das weitläufige Haus vor Augen, in dem Viktor uns untergebracht hatte. Die Regale, die breiten Betten und die großen Fenster, durch die das viele Licht hereinströmte. Jetzt erschien mir alles das schon weit entfernt, wie ausgedacht, als hätte ich dort nie gelebt. Ich fragte Vater, ob wir nach Bukarest zurückkehren werden. »Gewiss. Wir haben in Bukarest einen treuen Bruder, der wird uns jederzeit mit offenen Armen aufnehmen.« Ich spürte, dass Vaters Beine zitterten, und es schmerzte mich, dass er keinen Sitzplatz hatte. Danach schlief ich ein und sah Mutter im Badeanzug. Sie saß am Fluss und bereitete das zweite Frühstück zu. Ihr Gesicht war hell und offen, ein Lächeln lag auf ihren Lippen. »Mutter«, sagte ich. Langsam drehte sie den Kopf zu mir. Diese Bewegung kannte ich schon lange, aber jetzt war es, als sehe ich sie zum ersten Mal. Ich spürte, wie sehr sie mich liebte und war wie gelähmt. Sofort erzählte sie, sie habe vorgehabt, Weihnachten zu mir zu kommen und mich in die Karpaten mitzunehmen, aber etwas sei dazwischen gekommen. Ich wusste nicht, was sie meinte, wollte aber auch nicht fragen. Ihre Liebe war so klar, sie hatte mich völlig erobert. »Mutter«, sagte ich wieder. »Was ist, mein Lieber?« »Wie lange werden wir hierbleiben?«, fragte ich sie, damit sie mir weiter Aufmerksamkeit schenkte. »Die ganze Zeit«, antwortete sie nach kurzem Nachdenken. »Und Vater werde ich nicht mehr sehen?«, wollte ich eigentlich fragen, tat es aber nicht. »Ich jedenfalls«, sagte sie in einem Ton, an den ich mich gut erinnerte, »möchte die Sommerferien so lange wie möglich ausdehnen.« »Länger als ein Jahr? Länger als 5 Jahre«, sagte sie und lachte schallend. »Und wir werden nicht von hier wegfahren?« »Wozu sollten wir?« »Ich dachte, wir fahren vielleicht einmal in die Stadt.« »Wozu brauchen wir die Stadt?« »Die Stadt zerstört alle Hoffnungen.« »Hoffnungen«, murmelte ich und versuchte, dieses bekannte Wort zu betasten, das plötzlich verdächtig klang. »Oder wie soll ich sagen?«, fragte sich Mutter. Auch diesen Satz hatte ich noch im Ohr, wusste aber nicht mehr, wann sie ihn zuletzt gesagt hatte. Danach schwieg ich ein bisschen, und Mutter machte Butterbrote. Mutter belegt dünne Scheiben Brot mit verschiedenen Sorten Käse. Ihre Brote haben einen frischen Geschmack, der dir noch Stunden im Mund bleibt. »Warum fragst du mich nicht, was ich die ganze Zeit über getan habe?«, fragte ich dann. Ich weiß alles. Woher? Ich bin bei dir, auch wenn du mich nicht siehst. Kennst du Viktor? Wollte ich sie prüfen. Natürlich kenne ich Viktor. Ich habe mit ihm im Lehrerseminar studiert. Er war ein ausgezeichneter Schüler. Er wollte aber nicht Lehrer werden. Es zog ihn zur Kunst. Merkwürdig. Was ist daran merkwürdig? Er war schon immer klein und rund und sehr großzügig. Nach dem Essen gingen wir zu dem dunklen See. Die Bäume dort waren wie immer niedrig und standen dicht und schützend an allen Seiten. Wir schwammen ohne Kleider. Unbekleidet war Mutter größer, vielleicht weil sie ihr Haar zusammengenommen hatte. Anders als sonst tauchte sie sofort unter und blieb lange weg. Ich erschrak und schrie, »Mutter!« Erst als sie mich hörte, kam sie wieder hoch. Kaum war sie aufgetaucht, wollte ich sie fragen, ob sie André geheiratet habe. Mutter machte mit der Hand eine abwehrende Bewegung, als sollte ich das nicht fragen. Trotzdem konnte ich mich nicht beherrschen und stellte die Frage. Da verfinsterte sich ihr Gesicht und sie sagte, »Warum willst du das wissen?« Ihre Frage, besser gesagt ihr Schelten, war so scharf, dass es mir die Sprache verschlug. Sofort fügte sie hinzu, »Nehmen wir mal an, ich habe geheiratet. Aber muss man mich deshalb mit nassen Ruten schlagen und mich für immer verbannen? Ich hab dich doch lieb, Mutter«, sagte ich erschrocken. »Das hoffe ich«, erwiderte sie misstrauisch. »Warum sagst du das so? Was soll ich sonst sagen?« Ich wusste nicht, was ich darauf antworten sollte, so schwieg ich. »Wenn ich etwas falsch gemacht habe, dann verzeih mir«, sagte Mutter mit gekünstelter Stimme, und sofort wurde ich traurig. Den ganzen langen Weg nach Hause sprachen wir nicht. Als wir ankamen, zog Mutter ihre Schuhe aus und stellte sie in die Ecke. Dann warf sie sich aufs Bett und schlug die Hände vors Gesicht. Ich wusste, dass ich mich nicht richtig verhalten hatte. Trotzdem wagte ich nicht, zu ihr zu gehen. Ich stand in der offenen Tür und betrachtete sie. Je länger ich sie anschaute, umso deutlicher wusste ich, dass sie mir etwas sagen wollte, was sie mir jetzt aber nicht sagen würde. Ich wachte auf, als der Zug plötzlich anhielt. Vater stand neben mir. Kaum hatte er mitbekommen, dass ich aufgewacht war, kniete er sich hin und umarmte mich, als hätte er mich lange nicht gesehen. Gegen Morgen erreichten wir Czernowitz. Gleich gingen wir in Vaters geliebtes Café Alaska. Der Besitzer empfing uns freudig und rief laut, »Wo wart ihr denn, mein Lieber? Von der Welt verschwunden?« »Ich war im Exil.« »In welchem, wenn man fragen darf?« »Alles außerhalb von Czernowitz ist Exil.« »Dann seid ihr jetzt vom Leben im Exil erlöst und habt ein gutes Frühstück verdient.« Das Frühstück kam schnell. Toast, Spiegelei und Rahmquark und natürlich der duftende, heiße Kaffee. Der Kaffeebesitzer setzte sich zu uns und Vater erzählte ihm von Bukarest, von der Ausstellung und von den Antisemiten, die in der Stadt das Sagen haben und die Menschen auf den Straßen und in den Cafés in Angst und Schrecken versetzen. Auch hier gibt es genug davon. Aber hier sind sie leiser. Das scheint dir nur so. In Bukarest kriechen sie aus allen Ecken. Und was haben die Kritiker gesagt? Die Kunstkritiker sind alle niedere, feiste Kreaturen. Man sollte sie jeden Tag verprügeln. Als der Kaffeebesitzer das hörte, schüttelte er sich vor Lachen und sagte, »Arthur bleibt Arthur, immer und überall.« Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt, in die Herrengasse. Es war ein kühler, sonniger Tag. Vater war guter Dinge. Er knöpfte den Mantel auf und bewegte sich auf der kalten Straße, als ob es Frühling sei. Die Leute freuten sich, ihn zu sehen. Aus der Nähe beobachtete ich, wie sehr Vater seine Heimatstadt, ihre Einwohner und deren Sprache liebte. Hier, anders als in Bukarest, war er zu Hause. Hier kannten ihn alle mit Namen und umarmten ihn. Am Nachmittag gingen wir in die Gemeindeküche der Kirche und aßen Maisauflauf mit Rahm. Auch hier wurde Vater freudig empfangen. Die Leute sangen entzückt von Jesus, sie versprachen allen, die ihm nachfolgen, Erlösung. Vater beobachtete die Singenden gespannt, als wolle er sie sich tief im Herzen einprägen. Später trat von zwei jungen Männern gestützt der Alte ein, und im Saal wurde es still. Er hob an zu predigen und segnete die, die da waren, sagte, Jesus möge unter ihnen weilen und ihr Blick hoffentlich nur Gutes sehen. Ja, Gott möge ihnen die Kraft geben, in jedem Menschen immer nur das Gute zu sehen und Gnade vor Recht walten zu lassen, denn allein Gottes Barmherzigkeit sei es zu verdanken, dass die Welt bestehe. Der Ausdruck Gnade vor Recht gefiel mir, und ich fragte Vater, was er bedeutet, doch er legte den Finger auf die Lippen als Zeichen, dass ich schweigen soll. Der Alte sprach auch noch von den Armen, Bedrückten und Kranken, die Jesus liebt, und dass jeder, der ihnen hilft, auch Jesus hilft. Fürchtet die Armen und die Kranken, denn durch sie kommt die Erlösung, schloss er, und alle trampelten begeistert mit den Füßen. Nachdem wir gegessen hatten, so dachte ich, würden wir zurück zum Bahnhof gehen und zur Mutter nach Storoschinez fahren. Aber es kam anders. Vater traf alte Freunde und die wollten ihn verführen, in eine Wirtschaft zu gehen und gemeinsam anzustoßen. Er ließ sich verführen. Und wir kehrten ein. Ausführlich redete Vater über die Kunstkritiker und deren Macht über Geschäftsleute und Galeriebesitzer. Er redete vom schlechten Geschmack des kleinbürgerlichen Juden, der sein Haus mit sentimentalen Bildern schmückt. Ohne Unterlass redete er. Und man sah, dass die Leute hier ihm zuhörten und ihn achteten. Gegen Abend stand er auf und sagte, »Meine Lieben, ich muss jetzt weiter nach Storoschinez.« »Das hat noch Zeit, nimm doch den Nachtzug«, versuchten sie aufs Neue, ihn aufzuhalten. Ich war müde und schlief auf der Sitzbank ein. Als ich aufwachte, war es schon Nacht. Alle redeten durcheinander. Vater betrachtete mich plötzlich und sagte, »Mein armer Junge«, schleppt sich mit seinem sonderbaren Vater auf Reisen und hat nirgends ein Eckchen für sich. Ich nehme ihn gleich mit ins Hotel. Er stand auf, verabschiedete sich von seinen Freunden und wir gingen sofort hinaus. Der Hotelbesitzer trug uns in ein großes Buch ein und wies den Laufjungen an, das Gepäck in unser Zimmer zu tragen. Es war ein schönes Zimmer, aber nicht so prächtig wie unser Palast in Bukarest. Vater hatte wohl ein Gläschen zu viel getrunken. Er redete von Dingen, die ich nicht verstand, wobei er sich schwor, einen Antisemiten sofort, wenn er ihn sehe, erbarmungslos zusammenzuschlagen. Auch der Name eines Kunstkritikers fiel, von dem er schon einmal gesprochen hatte, diesmal aber auf eindeutige, bedrohliche Art und Weise. Früher habe ich mich gefürchtet, wenn Vater betrunken war. Jetzt habe ich keine Angst. Ich weiß, er wird bald aufs Bett fallen, die Beine anziehen und einschlafen. Manchmal wacht er auf, ruft mich oder einen seiner Freunde. Ich höre ihn, antworte aber nicht. Auch wenn das nachts immer wieder vorkommt, schreckt es mich nicht. Seit wir zusammen sind, habe ich ihn gut kennengelernt. Vater ist groß und stark. Oft sehe ich ihn im Traum in einer Arena stehen und kämpfen. Auch am nächsten Tag hatten wir es nicht eilig aufzubrechen. Vater stand spät auf und mittags aßen wir in der Gemeindeküche. Danach gingen wir am Prutsch spazieren. Ich sah, dass Vater den Fluss liebte und sich freute, am Ufer spazieren zu gehen. Auf dem ganzen Weg redete und argumentierte er, bis er zum Schluss zu mir sagte, »Ist es hier nicht schön?« Als wir vom Prutsch zurückkamen, traf er einen Freund aus dem Waisenhaus. Sofort lud er ihn ins Café ein. Es war ein kleiner, schmaler Mann. Er hieß Edi. Seit seiner Jugend arbeitete er im Kaufhaus Frost, das für die schlechte Behandlung der dort Angestellten bekannt war. Er hatte es auch in anderen Geschäften versucht, sich aber nirgends richtig eingelebt und plante nun, nach Amerika auszuwandern. »Völlig richtig«, sagte Vater laut. »Ich spare erst mal für die Schiffskarte.« Vater erzählte ihm von Bukarest, von der Ausstellung und von den Antisemiten, von denen es dort überall wimmele. »Eine Welt ohne Antisemiten kann ich mir gar nicht vorstellen«, sagte Edi mit leiser, aber klarer Stimme. »Ich habe mir wohl all die Jahre etwas vorgemacht«, antwortete Vater, und es war, als imitiere er Edis Ton. »Ich denke noch nicht einmal an sie.« »Warum nicht?« »Sie sind ein Teil der Natur. Da kann man nicht gegen an.« »Du meinst, das wird immer so bleiben?« »Sieht ganz so aus«, sagte Edi und zuckte mit den Schultern wie ein Kind. Vater war erregt von Edis Worten, umarmte ihn und sagte immer wieder, »Gut, dass ich dich getroffen habe. Wie lange haben wir uns schon nicht mehr gesehen, Edi? Du hast dich gar nicht verändert.« »Schade, dass ich mich nicht ändern kann.« »Warum sagst du das?« »Ein Mensch muss sich verändern. Du hast dich doch bereits entschieden, du emigrierst nach Amerika und das ist gut.« »Es ist schon zu spät, mein Lieber.« Ich hatte beobachtet, dass die Haut von Edis Fingern durchsichtig war und man die Venen darunter pumpen sehen konnte. Und als er sagte, »Es ist schon zu spät, mein Lieber«, da schaute ein Staunen aus seinem rechten großen Auge. Vater erkundigte sich nach dem Kaufhaus, seinem Besitzer und nach Edis Freunden, die mit ihm arbeiteten. Edi berichtete ausführlich und Vater, der sonst nicht viel Geduld hatte, unterbrach ihn nicht. Er fragte nach immer mehr Einzelheiten und Edi erzählte weiter. »Und du?« fragte Edi plötzlich, wobei er den Kopf hob. »Ich fahre jetzt nach Storoschinez. Meine frühere Frau Henja liegt mit Typhus im Krankenhaus.« Edi senkte den Kopf, als schämte er sich für seine Frage. »Henja hat in der Grundschule in Storoschinez unterrichtet. Sie ist eine engagierte und erfolgreiche Lehrerin.« »Möge Gott sie segnen, dass sie bald gesund wird«, sagte Edi auf eine Weise, die Vater überraschte. »Du lebst nach der Tradition, was?« »Soweit ich es eben weiß.« »Seltsam«, sagte Vater, und ein Lächeln stahl sich in seine Mundwinkel. »Was ist daran seltsam?« »Wir hatten keine Väter, von denen wir die Tradition hätten lernen können.« »Die hatten wir schon, nur nicht das Glück, sie zu erleben.« »Ich wusste nicht, dass du traditionell lebst«, wiederholte Vater mit demselben Staunen wie vorher. »Ich halte die Gebote, so gut ich kann«, sagte Edi, ohne uns anzuschauen. »Ich empfinde eine größere Nähe zur christlichen Zeremonie als zur jüdischen«, verriet ihm Vater. »Im Waisenhaus, du wirst dich erinnern, hat man uns gezwungen zu beten. Das fand ich schrecklich.« »Auch ich fand es schrecklich.« »Und am Schabbat hat man uns nicht vom Hof gelassen.« »An was du dich erinnerst«, sagte Edi lächelnd, und sein großes rechtes Auge füllte sein Gesicht völlig aus. Es wurde dunkel. Vater erhob sich und sagte, »Wir müssen schnell zum Bahnhof, unser Zug fährt um 6.« Und Edi, der die ganze Zeit auf seinem Platz gekauert hatte, stand ebenfalls auf. Jetzt sah ich deutlich, wie klein und schmal er war. Sein Waisendasein war nach den vielen Jahren nicht von ihm abgefallen. Vater zog einige Geldscheine aus der Brieftasche, reichte sie Edi und sagte, »Mein Anteil an deiner Karte nach Amerika.« »Wie kommst du denn darauf?« rief Edi und wandte sich ab. »Es ist nicht viel. Ich nehme es nicht an. Ich bitte dich. Das kann ich nicht.« »Du musst das von mir annehmen«, sagte Vater mit einer Bestimmtheit, die mich schockierte. »Und wenn ich gar nicht fahre?« fragte Edi. »Dann gibst du es mir eben wieder zurück.« Vater stellte Edi wohl auf eine schwere Probe, denn der verharrte wie erstarrt. Und während er noch so mit gesenktem Kopf in seinem Schweigen dastand, begann er laut zu weinen. Erst sah es aus wie ein äußerliches Weinen, doch dann breitete es sich im ganzen Körper aus und Edis Schultern bebten. »Entschuldige«, sagte Vater und steckte die Geldscheine zurück in die Brieftasche. Verzeih mir, dass ich dein großherziges Angebot ablehne. So endete die Begegnung. Wir gingen zum Bahnhof und Edi ging seines Wegs. Vater versuchte mir etwas zu erklären, doch ich verstand ihn nicht. Ich spürte Edis Weigerung, von ihm Geld anzunehmen, hatte ihn verletzt, und wie immer, wenn er verletzt war, schlug er den Kragen hoch und zog den Kopf ein.